beginne gleich mit einer Beschreibung der Musik, die vielleicht dann auch erklingt, sonst nehmen Sie sich nur diese Beschreibung vielleicht, nehmen Sie als Anlass für Ihre Vorstellungskraft. An orchestra without a stage becomes the listening space, listening in silence together with its audience. The room is all ear, listening, and it is this listening that gives rise to movement. At first, individual gestures, then movements that transform the room into a body. All of us in the middle of it, in the pulsing heart. We are the heart. We beat in time to the deep rumbling of the tuba, to the nervous fluttering of the violins. Das ist die Beschreibung, ein Hörprotokoll von Frau Meyerhofer-Lischka zu Elisabeth Schimanas Komposition Virus Nummer 3, die wir vielleicht am Ende oder wann es auch immer passt, auch kurz anhören können. Theodor W. Adorno hat in seiner unvollendeten Reproduktionstheorie, nicht zuletzt auf Basis der Sprachvorstellungen Walter Benjamins, Interpretation als mimetische Wahrnehmungs- und Handlungsform zu fassen versucht. Subjektive und objektive Momente, aktive und passive Haltung verschmelzen dabei zu einem Dritten. Durch wahrhaft gelingende musikalische Interpretation sollte mit zunehmender Naturbeherrschung einhergehende Zwänge und der Verlust der oralen Tradition ein Stück weit rückgängig gemacht werden. Auch in der postmodernen Kunstphilosophie finden sich Ansätze, die für eine neue Wahrnehmung des Augenblicks und des Klangs als lebendiges Gegenüber plädieren. Im Folgenden werde ich anhand von Werken der österreichischen Komponistin Elisabeth Schimana, die in Stücken unterschiedlicher Besetzung mit Live-Elektronik experimentiert, diskutieren, inwieweit die philosophischen Theorien zum Verständnis dieser aktuellen Musik beitragen können. Dazu werden grundlegende Feststellungen Adornos zur Reproduktionstheorie, das wäre dann mein erster Teil, den Stücken und ästhetischen Ansätzen Schimanas in Teil 2 gegenübergestellt. Dabei möchte ich folgende Themengebiete und Aspekte schwerpunktmäßig behandeln. Musik, Sprache und Schrift als Ausgangspunkt, Zeitlichkeit, Verdinglichung, neue Musik, damit eng verbunden, Intentionslosigkeit, Mimesis, Lebendigkeit, hörende Logik und schließlich Werk, Sinn, Struktur und Zusammenhang. Es dauert 35 Minuten alles in allem. Der theoretischen Vermittlung beider Positionen dienen Überlegungen von Lyotard, die auch kurz aus meinem erwähnten Buch entstammen, die teilweise an Adornos anknüpfen. Ja, ich beginne mit Adorno, Musik, Sprache, Schrift. Adornos Überlegungen zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion basieren auf der Annahme einer Vergleichbarkeit von Musik und Sprache. Diese existiert für Adorno lediglich als Schrift. Die grundlegende Ungegenständlichkeit der Schrift enthebt den Laut dem zeitlichen Vergehen. Klingende Musik ist für Adorno dagegen immer Bewegung. Sie wird, Zitat, gegen die eigene Regung verdinglicht und bewegt darum sich weiter gegen ihre Verdinglichung und gerade in dieser, Zitat Ende. Diese Dialektik von Bewegung und Verdinglichung eignet eine kritische Komponente. Die musikalische Schrift ist ein System von festen Zeichen für das dem eigenen Wesen nach nicht feste, das überhaupt nur konserviert wird als Antidot gegen die Verfestigung der Welt. Alle Zitate stammen aus der Reproduktionstheorie. Musik ist nach Adorno immer Gegenwart. Alle ihre Zeichen gelten dem Jetzt, nicht dem Damals. Dieses, Zitat, wäre selber gerade jene Objektivation, die dem Mienenspiel der Musik entgegensteht, Zitat Ende. Gegenwart ist für Adorno generell Ausgangspunkt und Bedingung von Interpretation. Daraus resultiert sein Engagement für neue Musik. Ich habe ein Eck gekürzt, jetzt muss ich schauen, wo es wieder weitergeht. Ja, zur Intentionslosigkeit. Intentionslosigkeit ist Adorno zufolge ein weiteres wichtiges Spezifikum der Musik im Vergleich zur Sprache. Während das Schriftzeichen mit Intentionalität verbunden sei, eignet dem Laut ein mimisch-expressives Moment. Dieses Mimische müsse realisiert werden, damit sich musikalischer Zusammenhang wahrnehmen lasse. Eine Realisierung des Zusammenhangs ist grundlegend aus seiner Sicht für die Möglichkeit von Sinn. Der Gegenbegriff zur Intention aber, der die Vorstellung vom intentionslosen Text allein möglich macht, ist der des mimischen Wesens der Musik, also dessen, worin sie sich erfüllt, ohne es zu bedeuten. Und der musikalische Sinn als Zusammenhang ist nichts anderes als die Totalität ihres Gestus. Musik zählt für Adorno zu den energischen Künsten. Sie ist eine, Zitat, der das Kunstwerk als ein Stück wirkliches Leben vor Augen und Ohr im zeitlichen Geschehen entwickelnden Künste. Zitat Ende. Dieser Prozess vollzieht sich nicht nur im Zuge einer Aufführung, sondern auch im Verlaufe der Geschichte, wenn sich, wie Adorno sagt, das Werk in der Zeit entfaltet. An vielen Stellen der Reproduktionstheorie wird deutlich, dass es Adorno letztlich um Lebendigkeit der Musik in der Gegenwart geht. Treue zur Notation allein genüge dafür nicht. Die bloße Treue des Lesens auf Kosten der Nachahmung von Auge und Ohr bewirkt eine Totenstarre, in der schließlich der Blickstrahl des Lesens selber verlischt. Der mimetische Impuls, den es wieder zu verlebendigen gilt, ist für ihn im neumischen, wie er sagt, gestischen könnte man jetzt ganz grob übersetzen, also in diesem Bild der Schrift begraben. Gerade das Moment der Tradition, das Tonsprachliche, ist durch die Schrift nicht tradierbar. Wahr ist für ihn eine Interpretation, in der Ratio und Mimesis verschmelzen. Verstehen bedeutet, sich gleich zu machen, ein bestimmtes dialektisches Verhältnis zu den Dingen und zur Welt anzunehmen. Der Untergang der betrachtenden Subjektivität im Werke und der Anteil des Subjekts an der Konstitution seiner Objektivität sind ein und dasselbe. Werk, Sinnstruktur, Zusammenhang. Die bisher dargelegten Aspekte korrespondieren mit Adornos Werkauffassung, die nach wie vor als aktuell angesehen werden kann, verwehrt er sich doch dagegen, dass die historische Veränderung der Interpretation vom Wechsel des Geschmacks abhängig sein könnte. Denn damit wäre, wie er notiert, der Gedanke verbunden, dass es einen unveränderlichen Kern, der jeweils zu den verschiedenen Epochen in verschiedenen Abschattungen sich darstellt, gebe. Dies sei, wie er sagt, illusorisch. Es gibt kein an sich seiendes Werk an sich, das zu verschiedenen Zeiten verschieden aufgefasst werden könnte, zugleich aber jeglicher solchen Auffassung drastische Grenzen setzt. Adornos Absage an das Original ist mit seiner Neudefinition von Subjektivität und Objektivität verbunden, die beide Begriffe untrennbar miteinander verbindet. Hier ergeben sich Bezüge zur poststrukturalistischen Philosophie. Er selbst nennt allerdings Walter Benjamin als Bezugspunkt, welcher über das Verhältnis von Dichtung und Übersetzung bemerkt, dass sich auch das Original ändere. Sei doch das, Zitat, Fortleben eines Werkes, Wandlung und Erneuerung des Lebendigen, Zitat Ende. Wahre und damit gelungene Interpretation ist eindeutig als Arbeit am Werkzusammenhang definiert. Laut Adorno ist es Aufgabe, alle Relationen, ich zitiere das nur so, alle Relationen, Übergänge, Kontraste, Charaktere, Spannungs- und Auflösungsfelder und was immer sonst es sei, aus welchem die Konstruktion besteht, also hier könnte man auch andere Medien durchaus inkludieren, diese sichtbar zu machen, alle Relationen. Um den Gestus des Werkes, seinen mimischen Vollzug offenbar zu machen, müsse die Artikulation der sinnlichen Erscheinung ins verborgenste Detail reichen. Diese Arbeit des Interpreten nennt er auch mikrologisch. Deutlichkeit ist für ihn nur dann gegeben, wenn alle aufgespürten Einzelrelationen eine Hierarchie von Deutlichem und Undeutlichem im Sinne der Deutlichkeit der Gesamtstruktur des mimischen Gestus ergeben. Adorno wendet sich gegen Interpretationen, die die Wirkung zum Maß haben, anstatt immanenten musikalischen Sinn. Sinn ist dabei immer dynamisch, zugleich immanent, muss aus dem Notentext herausgelesen werden und transzendent. Bloßer Klang ist für ihn keine Musik. Ich komme zu Elisabeth Cimana. Wie lassen sich nun Adornos hier skizzierten Vorstellungen von Werk, Mimesis und Sinn? Vielleicht können wir noch mal einmal einen Versuch machen. Ja, bitte. Es geht nur darum, dass Sie vielleicht eine Minute so einen Eindruck von der Musik bekommen. Das zweite bitte, ja. Weil das genau das Stück ist zu diesem. Das andere ist auch aus der Serie, aber nicht genau das Stück, zu dem das Hörprotokoll. Genau. Das natürlich jetzt in der ganzen Länge auch miterleben. Also wie lassen sich nun Adornos skizzierten Vorstellungen von Werk, Mimesis und Sinn im Hinblick auf diese experimentellen Stücke aktualisieren? Die Differenzen sind auf den ersten Blick schnell einsichtig, fehlt doch bei Cimana eine Partitur im traditionellen Sinn, sodass Interpretation keine Auseinandersetzung mit Text und Schrift mehr braucht. Hier auch die weitere Passage aus dem Hörprotokoll, die ich Ihnen da jetzt dazu eingeblendet habe. There is no score, no conductor keeps the beat. What guides the piece are impulses from the loudspeakers generated by the computer. We are the piece now. It is the very orchestration of hearing. Sound becomes information transformed into movement and through the instrument back into sound. Each instrument follows its own pulse, self-determined and yet externally controlled, possessed by the oscillation of the electronic sound body. A mental, oral, viral process. One that first seems to determine the tone and then is altered, overwhelmed by the instrumental sounds of the musicians. And in the middle of it, the laptop as the mastermind, the ear behind the computer listens too. A musical virus creates something new from the experience of hearing. So die Kontrabassistin Margarete Meyerhofer-Lischka in diesem bereits eingangs zitierten Hörprotokoll zu Virus Nummer 3. Auch ein Verständnis von Werk als durch den Interpreten bzw. die Interpretin konstituierten Sinnzusammenhang scheint nicht mehr in traditioneller Weise gegeben. Nichtsdestotrotz scheint die geforderte Haltung mimetisch zu sein. Sich gleich machen durch das Ohr. Vielschichtige Lebendigkeit wird als Hörerfahrung genannt. Mit Lyodard kann diese mimetische Haltung ein Stück weit präzisiert werden. An die jüdische Tradition anknüpfend, die der Narrativen entgegengesetzt, emphatisch auf das Hören gerichtet ist, das Hören des anderen, steht laut Lyotards Überzeugung der Bedeutung des Hörens Adorno Gedanken einer mimetischen, passiv sich einfühlenden Haltung nahe. Beiden Haltungen ist eine dem Augenblick verhaftete Zeitauffassung inhärent. Die Qualität des Gerichtetsein auf ein anderes, diese Haltung des Hörens, ist für Lyotard ein Charakteristikum von Kunst im Allgemeinen, nämlich ihre ethische Dimension. Den Moment des Hörens beschreibt er als Unterbrechung, als Pause, die er auch als vorurteilsfreien Zustand charakterisiert. Wie Adorno schließt er strukturelles Denken aber nicht aus, sondern weist ihm eine zur geforderten passiven hörenden Haltung des Geistes der Materie gegenüber komplementäre Funktion zu. Allerdings inkludiert die Hinwendung zur Materie eine fundamentale Haltungsänderung, einen tiefgreifenden Wandel im Selbstverständnis der Kunstschaffenden. Diese müssen sich selbst der Materie überantworten. Dazu sei eine Askese des Geistes notwendig, wie Lyotard in Anknüpfung an Adorno schreibt. Unterlässt man die Aktivität des Vergleichens und des Ergreifens, die Aggressivität, die Inbesitznahme, das Manzipium und das Verhandeln, die zur Ordnung des Geistes gehören, dann um den Preis dieser Askese, hier der Bezug zu Adorno, ist es vielleicht nicht unmöglich, sich für die einfallenden Nuancen verfügbar zu halten, sich für das Timbre empfänglich zu machen. Adornos Vorstellung einer hörenden Logik, nicht unähnlich, ist für Lyotard Formung primär eine Frage der Rezeption, des Hörens. Jegliche vermittelnde Klangtechnik führe auf das zurück, was momentan erklinge. Die Unterbrechung, die einem Bruch der Kausalität gleichkomme und somit eine Befreiung der Zeit beinhalte, fordere ein anderes Hören, neue Aufmerksamkeit, provoziere die Frage nach dem Ereignis, ob es geschehen werde. Ziel sei, die Grenzen des Hörbaren zu überschreiten, das noch nicht oder das bisher Unhörbare wahrzunehmen. Lyotard geht es darum, eine Kultur des Hörens zu etablieren. Der Etymologie folgend zieht er eine Verbindung zwischen Hören und Gehorsam. Hören ist für ihn Paradigma einer Haltung, die zugleich eine Revision des politischen Gehalts der Kunst impliziert. Sie ersetzt Revolution und Rettung gleichermaßen. Die jüdische, auch in Anführungszeichen, um diese neue Verwendung des Terminus hier zu signalisieren. Die jüdische Affizierung liefert keinerlei Stoff für eine Revolution. Zuerst, weil sie wie der unbewusste Affekt weder einen Ort noch eine Zeit hat. Sie ist außerhalb der Raumzeit, sogar der historischen. Vor allem aber, weil es keine gute Weise gibt, Geisel zu sein und man doch nichts anderes als Geisel sein kann. Man entgeht diesem Elend nicht. Alle Retter, auch die, die tot sind, betrügen. Man kann nur warten und, in Hinblick worauf, langsam und endlos die Tugend des Hörens vorantreiben. Doch was ist nun dieses ethische Moment, das Ereignis? Kehren wir kurz zu Adorno zurück. Hervorzuheben ist, dass er in praxisbezogenem Kontext, nämlich auf die Interpretationsmöglichkeit, Reproduktionsmöglichkeit von Musik verbunden, wie Lyotard im Philosophischen die ethische Qualität der Haltung des Hörens betont, die dem Kompositions- und Rezeptionsvorgang der Musik im Vergleich zur Sprache und Schrift ihre Gewaltlosigkeit verleihe. Ist der Vorrang begrifflichen Denkens aufgegeben, verändere sich die Haltung des Subjekts, das gleichsam wie bei Lyotard zu einem Hörenden wird. Das ist jetzt ein Zitat nicht aus der Reproduktionstheorie, sondern der ästhetischen Theorie, wenn ich richtig mich erinnere. Entäußerte wirklich der Gedanke sich an die Sache, gelte er dieser nicht ihre Kategorie, so begänne das Objekt unter dem verweilenden Blick des Gedankens selber zu reden. Die von Benjamins Vorstellung einer Sprache der Dinge inspirierte Forderung nach der Konzentration des Denkens auf das Objekt und dessen stumme Sprache beinhaltet eine Korrektur des Herrschaftsanspruchs des Subjekts und stellt damit den Kern von Adorno, der von Adorno intendierten Transformation des Verständnisses von Aufklärung dar. Das Nichtseiende ist das Individuelle, das sich vom Identifikationszwang befreit. Es erscheint in seiner Einmaligkeit ephemer im Werk. Diese Figur des Erscheinens, die einer spezifischen Dynamik, einem besonderen Zeitcharakter unterliege, resultiere aus den im Kunstwerk immanenten Prozessen. Diese verwandeln Elemente der Realität, indem sie diese in eine spezifische Konstellation bringen und zur Apparition versammeln. Das Nichtseiende gewinne seine Bedeutung im Akt der Rezeption. Seine Konstitution ist musikalisch gedacht, als Ereignis der Aufführung und der Veränderung, die dies in den Zuhörenden bewirkt. Wie stellt sich nun die Auffassung von Ereignis bei Shimana dar? Wie gestaltet sich das Verhältnis von Ratio und Mimesis, wenn man so will, in ihrem Werk? Was sind ihre Ziele und findet sich auch hier eine politische Dimension? Shimana zielt mit ihrer Musik auf Kommunikation über Zeiten und Räume hinweg. Eine Entwicklungslinie in ihrem vielgestaltigen Werk führt über Schriftlosigkeit zum Hören. Ihre kreative Haltung verändert die gängige Aufführungspraxis sowie das Verständnis von Autorschaft und Werk. Milena Meller hat Shimanas Verhältnis und ihre Überlegungen zur Schrift kommentiert. Das Paradox, dass ein Werk wie die große Partitur von 2001 bis 2005 sich letztlich im nichtschriftlichen Bereich abspielt und dennoch dermaßen differenziert, komplex und strukturiert ist, dass man meinen könnte, es stecke eine komplizierte Partitur dahinter, zeigt das dialektische Verhältnis von Shimana zu Schrift und Autorschaft. Grundstrukturen und Rahmenbedingungen werden festgelegt, den Musikern wird ein Freiraum zur Aktion gegeben. In Budapest, Moskau und anderen Städten wurden insgesamt 8 Konzerte von 56 Minuten Dauer performt. Das Ausgangsmaterial wurde am jeweiligen Ort generiert und die Sounds des Mitspielenden jeweils wurden vom anderen immer weiter verarbeitet. Dann wurde diese Grundstruktur der Partitur den Musikern am jeweiligen Ort zur eigenen Weiterinterpretation überlassen. Sie ist allerdings nicht nur akademisch ausgebildete Soundartistin und Komponistin elektronischer Musik, sondern auch Musikethnologin und versteht Kunst immer auch als Forschung. Ihre Stücke begreift sie daher als Versuchsanordnungen und viele sind, wie auch die Virus-Serie, als Reihen konzipiert, oft über Jahre. Eine Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Weltzugängen findet sich zum Beispiel in Sternenstaub von 2009 von Stephen Hawkings berühmtem Buch Die kurze Geschichte der Zeit inspiriert. Dieses Stück war ein weiterer wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der Verwendung von Live-Elektronik, mit deren Hilfe die Komponistin ausgehend von programmierten, gliedernden Modulen zugeordneten Klangprozessen die gesamte Form in jeder Aufführung im Detail neu selbst generiert. Wesentlich dabei ist die spontane Reaktion auf die generierten Klänge, die den Kompositionsprozess und die Performance zu einem Akt des Hörens verschmelzen lassen. Die Live-Generierung der Partitur erfordert einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit, um in jeder Millisekunde Entscheidungen treffen zu können. Diese Aufmerksamkeit überträgt sich auch auf die Zuhörerschaft. Die Stimmigkeit der Komposition ergibt sich daraus, dass jeder Klang subjektiv durchgehört wird. Hier liegt Adornos Vorstellung einer subjektiven Logik nahe. Er sagt das auch in Bezug auf Schönberg einmal, es kann nichts anderes sein, auch wenn ich es jetzt nicht berechnen kann, warum es so sein muss. Nicht zuletzt wird dadurch die emotionale Qualität der Klänge erfahrbar, eine besondere Qualität, für das sich inmitten der Klangprozesse befindende Publikum eine Einladung, sich den Klängen auszusetzen, ihrer spezifischen, von der Komponistin live gesteuerten emotionalen Beschaffenheit nachzuspüren. Shimana ist es wichtig, dass sich das Publikum betroffen fühlt. Die Erfahrung sollte sein, Zitat, es gab da etwas, da war etwas, Zitat Ende. Diese Formulierung wiederum erinnert an Lyotards Vorstellung von Ereignis. Ihr Ziel sind magische Momente, wie sie sagt, ein schwebender Zustand. Dazu noch ein Zitat. Es geht nicht darum, die neueste Technik vorzuführen oder neue Spieltechniken zu entwickeln, sondern es gibt einen Moment, den wir gemeinsam erleben und der uns alle betrifft. Intendiert ist aber auch eine Humanisierung der Technik. Shimana will nicht mehr trennen zwischen Technik einer und Mensch andererseits, werden doch irgendwann, wie sie sagt, alle Instrumente und Kulturtechniken ein Teil von uns. Ihrer Anschauung nach müssen sich homogene Körper bilden, auch mit Instrumenten. Einer der sie zentral motivierenden Fragen ist, was hören wir? Wir hören das, worin wir geschult sind, lautet ihre Antwort. Feinheiten, Differenzen und Strukturen werden mit der Zeit, mit der Dauer der Beschäftigung hörbar. Zitat, Kern bleibt immer der emotionale Moment, ob er vermittelt wird und ob ich ihn mit anderen teilen kann. Zitat Ende. Wie die vermehrte Verwendung von Klangpartituren zeigt, gewinnt das Hören für sie immer stärker an Bedeutung. In ihrem aktuellsten multimedialen Projekt für ein junges Publikum, dem Musiktheater Gestochen und Weg für Wien Modern 2018, dem der Dornröschenstoff zugrunde liegt, spielen die Ensemblemusikerinnen, die mit Virginal, Harfe und Flöte gemeinsam mit dem Erzähler auf der Bühne präsent sind, aus der Erinnerung. Eine Klangpartitur diente der Einstudierung. Orale und schriftliche Tradition sind gleichermaßen präsent. Damit rekurriert Shimana auch auf die These, dass den Märchen ursprünglich weibliches Erzählen zugrunde liegt, eine vergessene und bewusst patriarchal deformierte Tradition. Sophie Claire Wolf kommentierte die unsichtbare weibliche Tradition, die mit dem Märchen verbunden ist, mit einem feministischen, an Luce Iragaray anschließenden Kommentaren. These young women all lived in the same higher society at approximately the same time in Germany. They told their stories to the Brothers Grimm without the promise of authorship or recognition. Therefore, it is important first to examine how to analyze feminine storytelling in a world dominated by males. Shimana bezieht sich auch auf eine explizit weibliche Tradition in der Musik, die unter anderem von Marianne Amachers Ways of Hearing von 1980 bis zu Eliane Radig geht, das kürze ich jetzt auch. Immer steht im Zentrum die Frage, was hörst du? Und diese auch bei ihrer 2009 begonnenen Werkserie Virus, die wir gerade ganz kurz angespielt haben. Hier ist die Arbeit mit Klangpartitur mit unterschiedlichen Besetzungen weiterentwickelt, von Solostücken für Klavier, Schlagzeug, Flöte oder Violine über kammermusikalische Besetzungen wie Streich- und Holzbläserquintett bis zu gemischten Ensemble und Orchester. Das war ein Teil aus dem Orchestervirus. Ausgangspunkt ist das experimentelle Ausloten der verfügbaren Instrumentalklänge in einer Begegnung zwischen Komponistin und Ausführenden. Die instrumentale Besetzung beeinflusst die Klangvorstellungen und damit das Konzept. Die Herausforderung für die Ausführenden liegt in der geforderten Spontanität, Wachsamkeit und Konzentration auf den jeweiligen Augenblick, was dem Geschehen eine spürbare Intensität verleiht. Der für das Publikum hörbare Gesamtklang setzt sich sowohl aus der elektronischen Partitur als auch aus den Instrumentalklängen zusammen, die eben auf diese elektronische Partitur live reagieren, wobei beide Ebenen vielfach bis zur Ununterscheidbarkeit verschmelzen. Entsprechend dem wissenschaftlichen Modell des Virus, das um zu überleben sich an einen Wirt andocken muss, docken sich eben die Musiker an diese Klangpartitur an. Und Shimana schreibt dazu, das ist in Englisch im Booklet, das gibt es auch in Deutsch verfügbar, aber ich habe es jetzt in Englisch abgeschrieben. The live-generated electronic resonating body is the host to which the sounds of the instruments attach and adapt. They penetrate into it and use it for the replication. It is a struggle and synthesis between two resonating bodies. Together they stay alive. Mir war hier eben diese Vorstellung der Lebendigkeit wichtig, auch in diesem zweiten Zitat, wo sie sagt, dass sie immer in Körpern denkt, das ich aber jetzt zeithalber auch überspringen möchte. Die Komponistin ist als Performerin zugleich Mitspielende und in ihrer Hörbarkeit den Instrumentalistinnen gleichgestellt. Dass sie auch die Gesamtkonzeption zu erheblichem Teil aus dem Gedächtnis live generiert, verlangt ihr einen zusätzlichen Grad an Virtuosität ab, der dem einer Instrumental- oder Vokalsolistin in keinster Weise nachsteht. Ziel ist, durch Konzentration, Fokussierung und Präzision eine neue Qualität der Kommunikation erfahrbar zu machen. Diese schließt auch Gestik ein. Performance beinhaltet für sie auch Veränderung der traditionellen aufführungspraktischen Verhältnisse zum Körper. Klang wird zu einer sehr intensiven körperlichen Erfahrung. Dazu kommt auch noch die Nähe des Publikums zu den ausführenden Musikern, die ja im Publikum verteilt jeweils vor einem Lautsprecher sitzen. Ich komme zum Schluss. Abhängig vom jeweiligen historischen Kontext, in dem ein jeweils spezifischer Umgang mit Kunst vorherrscht, kann das gleiche Darstellungsideal völlig verschiedene Funktionen in verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen und Bewusstseinslagen annehmen, schreibt Adorno wieder in der Interpretationstheorie. Interpretation ist für ihn deshalb auch immer polemisch. Szymanas Stücke, wenn auch als Dokumentationen von Live-Performances auf CD erhältlich, sind keine Objekte im traditionellen Sinn, sondern als lebendige Klangkörper gedacht, die reale Erfahrungen von Lebendigkeit und auch utopischer Gemeinschaft beinhalten. Dies beinhaltet auch Kritik am traditionellen Kulturbetrieb, sowohl was dessen gänzliche Auflösung in einer Streaming-Kultur betrifft, als auch die trendige Tendenz zurück zum historischen Klangträger als Sammlungsobjekt. Denn nicht nur Autorschaftskonzepte und Präsentationsformen ändern sich, sondern auch das Werkverständnis und die Hörsituation. Einer oberflächlich schnelllebigen Eventkultur werden partizipative Erfahrungsmonumente entgegengesetzt. Man muss dabei gewesen sein, um ein Stück in seiner Unwiederholbarkeit und Einzigartigkeit zu erleben. Ziel ist, die Welt durch Hören entdeckend auch ein bisschen zu verwandeln. Die Wirkung dieser Konzeption reicht letztlich über die Musik hinaus. In Virus Nummer 3 wird das Orchester als Kollektiv gebrochen. Alle Musikerinnen bilden gemeinsam mit ihrem Lautsprecher eine Identität, sind also Solistinnen, schreibt die Komponistin. Der Klangkörper des Orchesters wird gesprengt, um eine Verschmelzung mit dem elektronischen Klangkörper möglich zu machen. Das Kollektiv besteht nun aus einzelnen Identitäten, die über eine Feedbackschleife mit mir verbunden sind. Hier wird sehr deutlich, dass es um eine Auflösung hierarchischer Strukturen und einer praktischen Neudefinition von Kollektivität geht. Diese wird als Zusammenwirken von Individualitäten verstanden. Man wird hier nicht zuletzt an John Cages Vorstellungen des Zueinanderpassens, des Aufeinanderhörens erinnert. Bei Cage sind diese bekanntlicherweise nicht immer zu seiner Zufriedenheit realisiert worden. Mit der Hörpartitur und der Elektronik sind heute neuere Möglichkeiten gegeben, eine solche Haltungsänderung zu initiieren. Dabei ändert sich die Auffassung von Schöpfung fundamental. Letztlich erscheint hier die Welt, die Kreation, als Klangereignis, Lebendigkeit als gemeinsam kreierter Prozess. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.